Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 5050. Eins Live. Domian. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Freitag, freie Themennacht, freie Themenausgabe. Ihr könnt anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, egal über was. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist 24 Jahre alt und heißt Merle. Hallo Merle. Hallo Domian. Hallo Merle. Weswegen rufst du an? Ja, ich rufe an, um über meine Sexualität zu sprechen. Aha, was ist Besonderes an deiner Sexualität? Das Besondere daran ist quasi, dass ich lesbisch bin, aber keiner davon weiß. Oh, niemand? Absolut niemand? Also eine gute Freundin weiß es, aber es wissen die meisten meiner Freunde halt nicht und auch meine Eltern wissen es nicht und sonstige Familienmitglieder. Ja. Warum ist das so, Merle? Meine Eltern sind streng katholisch und ich weiß, dass mein Vater eine regelrechte Abneigung gegen Homosexualität hat. Heißt, wenn wir mal zusammen Fernsehen schauen oder ähnliches und ein Film läuft, wo halt Homosexualität zum Thema kommt, heißt egal ob Lesben oder Schwule, dann ja, wird er ziemlich laut, anstößig, sagt sowas, wollen wir in unserem Land nicht, sollte man verbannen und gehört sich nicht, also. Was sagt, in aller Munde ist ja in den letzten Wochen gewesen die Ehe für alle, also auch für Schwule und Lesben. Wie kommentiert er das, wenn das immerzu in den Nachrichten thematisiert wird? Er sagt, was ist aus unserem Land nur geworden? Er schämt sich dafür. Wie kann sowas angehen? Also er hat da null Verständnis dafür. Für ihn ist das regelrecht pervers. Und Dann finde ich, ist es höchste Zeit, dass die eigene Tochter mal auf den Tisch schlägt und sagt, Papa, ich bin lesbisch. Damit es ein richtiges Erdbeben in der Familie gibt. Nur ja, so. Das wird aber ein ziemliches Erdbeben. Ja. Und wenn ich ehrlich bin, habe ich davor ziemliche Angst. Da musst du durch. Da gibt's kein bisschen. Das ist genauso wie man kann nicht ein bisschen schwanger sein. So kann man sich nicht nur ein bisschen outen. Das ist korrekt. Das Problem ist halt auch nur, ich bin noch mitten im Studium. Er unterstützt mich finanziell und ich bin mir ziemlich sicher, wenn er das erfährt. Musst du auch durch. Musst du arbeiten. Ich habe schon einen Nebenjob, aber es ist halt trotzdem als Studentin nicht ganz so einfach. Das glaube ich. Manche Wege sind nicht so ganz einfach. Ich sag das so radikal, weil es um dich geht und um deine Identität und um dein Glück. Und ich finde, du bist eine 24-jährige junge Frau. Du bist mit dir komplett im Reinen und du weißt, dass du lesbisch bist. So habe ich das gerade verstanden. Ne? So ist es ja. Doch? Ja, so. Das stimmt. Aber du hast keine Beziehung im Moment. Nein, im Moment nicht. Also die letzte Beziehung zu einer Frau, die ich hatte, die ist quasi deswegen halt auch auseinandergegangen, weil sie halt von mir verlangt hat, dass ich dazu stehen soll, weil sie auf dieses Versteckspiel im Endeffekt keine Lust mehr hatte. Und siehst du, jetzt hast du schon eine Liebe geopfert für die Borniertheit deines Vaters. Ja, ich weiß, und genau das ist mein Problem, weil ich traue es mich einfach nicht. Ich traue mich nicht, meinem Vater zu sagen, ja, dass ich halt nicht. Also es ist ja normal in der heutigen Zeit, aber für ihn ist es halt total abstoßend und unnormal. Und ich traue es nicht. Also ich kann mir das absolut nicht vorstellen, ihm gegenüber offen zu sein. Ich habe Angst vor seiner Reaktion. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie ich dich jetzt gerade hier erlebe. Ich erlebe dich als ziemlich selbstbewusste junge Frau. Keinesfalls. Ja, aber nicht was meine Familie angeht. Das ist was komplett anderes. Im Beruf bin ich auch selbstbewusst und kann in meinem Nebenjob irgendwie auch mal sagen, das passt mir nicht und kann mit den Kunden anständig umgehen. Aber halt in der Familie, sobald es Menschen sind, die mir was bedeuten, dann will ich die halt auch nicht verletzen und enttäuschen. Doch, das ist für mich halt was komplett anderes. In diesem Fall müssen dann Leute auch verletzt und enttäuscht werden. Da gibt's gar kein Pardon. Wenn die sich deshalb verletzen lassen, sind sie selbst schuld. Und wenn sie deshalb enttäuscht sind, sind sie es auch selbst schuld. ganz klare Ansage. Hast du, um das zu verheimlichen oder zu kaschieren, auch schon heimlich, nicht heimlich, hast du Männerfreundschaften vorgetäuscht? Ja, ich hatte einmal ein Dreivierteljahr eine Beziehung zu einem Mann, quasi als Alibi. Mhm. Und den hast du auch mit nach Hause genommen? Den habe ich mit nach Hause genommen, stolz meinen Eltern vorgestellt, weil sie haben halt immer neugierig gefragt und wurden langsam misstrauisch, weil klar, in dem Alter hat man natürlich auch Beziehungen zu Sexualpartnern, ganz klar. Und diese Beziehung zu diesem Mann, der wusste aber nicht Bescheid, dass du lesbisch bist. Richtig, der wusste nicht Bescheid. Das heißt, du hast dich auf den noch eingelassen, richtig? Ich habe mich auf den eingelassen als Alibi im Endeffekt. Ich habe ihm das natürlich nicht gesagt. Ich habe ihm halt gesagt, dass ich ihn als Mann toll finde. Bin dann eine Beziehung mit ihm eingegangen, hatte auch Sex mit ihm. Wie war der Sex mit ihm? Es hat mich nicht angeturnt. Also er war ein ganz lieber und zärtlicher. Ja. Es war jetzt nicht schrecklich, aber es hat mich halt nicht angeturnt. Also ich denke, das war auch der Grund, warum man sich dann halt nach dem Dreivierteljahr von mir getrennt hat, weil er, glaube ich, gemerkt hat, dass es nicht echt ist. Also im Endeffekt ist der Sex halt auch immer weniger geworden. Ich habe halt gemerkt, gut. Wie lange liegt diese Beziehung zurück? Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Ach so, okay. Wie ist denn deine Mutter so drauf? Du erzählst bisher immer nur von deinem Vater. Also meine Mutter ist eigentlich eine ganz liebe, aber sie ist halt sehr unterdrückt. Also sie ist, ich will jetzt nicht sagen devot, aber sie lässt sich halt von meinem Vater sehr, ja, nicht niedermachen, aber sie lässt sich halt quasi das Wort in den Mund legen. Und ich weiß nicht, wenn es hart auf hart kommt, ich denke, wie würde er zu meinem Vater stehen und ihm recht geben, als zu sagen, meine Tochter, ich liebe sie so, wie sie ist. Das wie wär's denn, wenn du zuerst mal ein Gespräch mit deiner Mutter führst? Ja, das könnte ich versuchen. Damit das für sie nicht so ein Schlag vor den Kopf ist, sondern du kannst sie ja erstmal informieren und dann danach ein Gespräch in der Familie. Hast du auch noch Geschwister? Nein, ich bin Einzelkind. Also dann im Kreis der Eltern dann ein zweites Gespräch führen. Merle, ich sag dir, ich finde, da führt kein Weg daran vorbei. Und je eher du es machst, ich garantiere es dir, je eher du es machst, es wird zittern und heulen und schimpfen wird es geben und Enttäuschung und weiß ich was alles. Aber du wirst dich besser fühlen hinterher. Hundertprozentig fühlst du dich besser, weil es ein Schritt ist in die endgültige Akzeptanz deiner Identität und des sich zu dir Bekennens. Und das ist für jeden Menschen einfach das Beste, was man machen kann. Ja, ich weiß es ja generell. Ich habe halt wirklich nur Angst, dass sie sich dann von mir abwenden und ich dann am Ende halt im Endeffekt ohne Familie dastehe und ob es mir dann wirklich besser geht. Okay, was ist die Alternative? Die Alternative ist ein Leben weiter die nächsten Jahre in Lüge? Ja, also ich meine, gut, klar, ich fühle mich dabei auch nicht wohl. Ich will auch nicht den nächsten Mann belügen und ihm sagen, ich stehe auf ihn, obwohl ich in Wirklichkeit auf Frauen stehe und auf Männer. Und ich hoffe, dass das ist ja auch unfair ihm gegenüber, das ist mir schon klar. Ja, kein Thema. Und ich hoffe nicht, dass du die nächste Liebe zu einer Frau auch wieder opferst wegen deines Vaters. Ja, es tut mir ja selber nicht gut. Ich bin dann ja selber verzweifelt. Denn in dieser Situation wahrscheinlich hast du recht und ich muss wirklich über meinen Schatten springen. Das finde ich schon. Denn du wirst natürlich in die Situation kommen, dass du bald oder irgendwann wieder eine Frau kennenlernst und dich in sie verliebst. Und dann geht das ganze Theater von vorne los. Und zu Recht wird die Frau irgendwann sagen, Mensch, komm, ich habe keinen Bock mehr auf diese Heimlichtuerei. Du bist eine 24-jährige selbstbewusste Frau. Wir leben im Jahre 2015. Was soll das? Leg die Karten auf den Tisch. Und um dem vorzugreifen, mach du es von dir aus. Mach es eigeninitiativ und alleine. Du wirst dich besser fühlen. Ich sag's dir. Ja. Ja, wahrscheinlich sollte ich dann erstmal das Gespräch wirklich mit meiner Mutter suchen und mal gucken, wie sie reagiert. Ich hoffe nicht allzu schlimm, weil dann ist mein Mut wahrscheinlich wieder vollkommen im Keller. Und selbst wenn sie schlimm reagiert und in Tränen ausbricht, auch da muss sie durch. Ja. Du musst immer das Argument bringen, du willst doch das Glück deiner Tochter. So musst du es ihr sagen. Und das Glück ist, wenn ich mit einer Frau zusammen... Ja, so sollte es ja eigentlich auch bei meinem Vater sein. Ich meine, ich denke, es liegt auch an seiner Erziehung, weil er ist auch sehr streng erzogen worden. Und ich meine, damals war auch noch ein anderes Zeitalter. Absolut, okay, genau. Ja. Ich kann dir nicht mehr sagen. Du musst jetzt all Mut zusammen raffen und loslegen. Okay. Viel Glück. Eine Frage noch. Ja. Könnte ich auch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an, wegen der Anschrift. Okay, ja? Vielen Dank. Tschüss an alle. Alles Gute. Viel Glück. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Julian, 23. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Julian, weswegen rufst du an? Domian, ich weiß nicht, ob du dich an mich erinnern wirst, aber wir haben schon mal miteinander gesprochen. Da musst du mir mal ein Stichwort geben zu deinem Thema oder zu deiner Geschichte. Okay, das ist jetzt ungefähr 2 Jahre her, wo ich mit dir gesprochen habe. Und ja. Es ging um eine seelische Erkrankung, die ich hatte oder immer noch habe. Mhm. Und es ging darum, dass sich in meinem Kopf so verrückte Dinge abspielen, dass ich doch gerne mal eine Bluttat auf meiner Arbeit verüben wollte. Und da hast du mir geraten, mich doch in psychologische Behandlung zu begeben. Erinnerst du dich? Julian, in der Tat erinnere ich mich an dich. Du wolltest so eine Art Amoklauf machen und Frauen erschießen. Richtig. Ich erinnere mich sehr gut, weil mich das damals sehr erschüttert hat und hier meine Redaktion auch und wir viel noch über dich gesprochen haben. Genau, der bin ich. Der bist du. Der bin ich. Ich habe dir damals dringend geraten, dass du ganz schnell dir psychologisch-psychiatrische Hilfe suchen sollst. Richtig, und genau das will ich dir erzählen, wie es in den letzten 2 Jahren so abgelaufen ist. Sehr gerne, leg mal los. Ich habe mit sehr vielen Psychologen gesprochen, unterschiedlichen auch. Nachdem du mir das geraten hast, habe ich mich meiner Chefin anvertraut. Mhm. Die hat die obersten Leute in Kenntnis gesetzt von meinem Problem. Und daraufhin habe ich dann auch mit den obersten Leuten ein Gespräch geführt, die dann mir vorgeschlagen haben, die würden mit mir einige Adressen raussuchen und ich sollte mich dann nochmal da anrufen. Und ja, ich habe sehr viel telefonieren müssen mit den verschiedensten Leuten. Also Leuten, das heißt Psychiatern oder Kliniken oder dergleichen? Ja, genau, mit Kliniken, Psychologen und all sowas. Und ich habe dann, die erste Anlaufstelle war in Rheinberg. Ich weiß ja nicht, ob der Ort dir was sagt. Vom Hören, ja. Ja, okay. Und dann von Rheinberg sind wir hat man uns gesagt, ja, wir sind aber gar nicht zuständig, ihr müsst da und dahin. Dann sind wir da hingefahren. Wer ist wir? Also die oberste Chefin und ich. Also, okay. Die haben mich dann von der Arbeit gleich dann dahin gefahren. Und da hat man mir dann gesagt, nö, hier sind Sie aber auch falsch, gehen Sie mal wieder zurück nach Rheinberg. Das war also ein ewiges Hin und Her. Und in Rheinberg hat man mich dann gefragt, ja, würden Sie denn freiwillig hier bleiben? Und dann habe ich dann gesagt, ja, ich würd auf jeden Fall freiwillig bleiben. Also Rheinberg ist eine Art psychiatrische Klinik. Psychiatrische Klinik, Landesklinik oder sowas, ja. Richtig. Das war, ich war 12 Tage auf einer geschlossenen Abteilung. Hab da ja auch einige verrückte Dinge gemacht. Was denn? Und ja, du wirst jetzt vielleicht lachen oder vielleicht kommt dir das ein bisschen komisch vor, aber auf dieser Station war ich ja natürlich nicht alleine und habe mich da mit einem Mädchen angefreundet, mit der ich in der einen Nacht Geschlechtsverkehr hatte. Auf der Station, die Pfleger haben nichts mitbekommen, was mich selber ein bisschen überrascht hat. Und ja, ich habe dieses Mädchen nie wieder gesehen. Und ich wollte nach 2 Tagen auch wieder da weg, weil man mir nur Tabletten gegeben hat und gar keine Gespräche geführt hat. Ja. Und ja, daraufhin hat man mich aber nicht entlassen und hat mich mit richterlichem Beschluss 10 Tage dann auch festgehalten. Und ja, nach den 12 Tagen hat man mich dann doch wieder entlassen. Ich bin heute in einer Tagesklinik in Düsseldorf gewesen. Aber da ist ja noch viel Zeit dazwischen, zwischen dem, was du gerade erzählt hast und heute. Was ist denn jetzt? Es ist noch sehr viel dazwischen. Ich hab, warst du denn dann auch länger in Behandlung zwischenzeitlich mal? Nein, das nicht. Ich habe in Rheinberg dann eine ambulante Behandlung begonnen. Ah ja, okay. Und nachdem geschlossen, habe ich dann gesagt, nee, sowas möchte ich nicht mehr. Und da hat man gesagt, okay, wir können Ihnen auch eine ambulante Behandlung geben. Ja, und seitdem bin ich in dieser Behandlung. Ah, ich habe bei denen angerufen und habe gesagt, hören Sie mal, vielleicht komme ich in den nächsten Tagen nicht mehr, weil ich mich jetzt in eine Tagesklinik begebe. Und ja, wo ich heute in Düsseldorf war, hat man zu mir gesagt, ja, aber hier warum sie bis nach Düsseldorf kommen und das geht so nicht und hast nicht gesehen. Sie müssten nach Rheinberg, da sind sie vielleicht besser aufgehoben und das ist nicht so eine lange Anreise, weil meine Eltern und ich, wir sind nicht mobil, sagen ich mal. Ja. Und daraufhin muss ich jetzt am Montag nochmal in Rheinberg anrufen und mit den Leuten da sprechen. Und die fragen, ob die mich vielleicht in ihre Tagesklinik übernehmen. Ja, also du hast für dich das Gefühl, dass das nochmal nötig ist oder nochmal gut für dich wäre, in eine Tagesklinik zu gehen. Das auf jeden Fall. Das einzige Problem, das ist eben, dass die in Rheinberg nur mehr mit Medikamenten arbeiten und weniger mit Gesprächen. Mhm. Also muss ich jetzt bei denen anrufen, also am Montag bei denen anrufen und denen sagen, ja, hören Sie mal so und so. Medikamente schlagen bei mir nicht an. Und darum würde ich lieber auf mehr Gespräche hoffen, genau, als auf irgendwelche Pillen. Eine andere Behandlungsform. Andere Behandlungsmethode. Dennoch, das Ganze liegt 2 Jahre zurück. Es war damals ein dramatisches Gespräch, weil du diesen Wunsch, kannst du vielleicht nochmal sagen, warum du diesen latenten Wunsch hattest, Frauen zu erschießen? Ich fange mal so an. Julian, ich habe als kleines Kind, sage ich mal, das weiß ich aus Erzählungen von meiner Oma und von meiner Mutter, dass ich als kleines Kind schon einige Aggressionen gehabt habe, die sich allerdings nicht gegen Mädchen gerichtet haben, sondern eigentlich gegen alle. Nur so nach einer Zeit habe ich dann irgendwann gemerkt, es sind eigentlich mehr die Frauen, auf denen ich diese Wut und diesen Hass habe. Konntest du dir erklären, warum das so ist? Also das ist jetzt nur meine eigene Meinung. Vielleicht täusche ich mich da auch. Ich weiß ja nicht, was ein Psychologe dazu sagen wird. Ich habe in den letzten, 2 Jahren, wo ich mit dir gesprochen habe, mit Frauen die schlechtesten Erfahrungen gemacht. Die schlechtesten? Die schlechtesten. Ich bin belogen, betrogen und verarscht worden bis zum geht nicht mehr. Also bevor wir miteinander geredet haben? Bevor wir miteinander geredet haben und man hat mit mir per SMS Schluss gemacht und man hat mir unter die Nase gehalten, dass man mich betrogen hat und so das Ganze drumherum und auch ein Kollege von mir, der... Du hast letztendlich Enttäuschungen erlebt und das war wahrscheinlich noch kombiniert mit etwas viel tiefer in dir verwurzelten, was natürlich ein Psychologe nur nach langwierigen Gesprächen herauskriegen kann. Du hattest damals von Erschießen gesprochen, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Richtig, ich hatte von Erschießen gesprochen, das war der Wunsch. Wie war denn das damals? Ich hatte dich bestimmt auch gefragt, hast du schon eine Waffe? Richtig, das hast du mich gefragt. Ich habe keine Schusswaffe, die habe ich nicht. Und es ging eigentlich auch mehr darum, dass ich mich so an den, dass ich das so von den anderen Amokläufern abgeguckt habe, wie die das gemacht haben. Und Es war eine Fantasie. So, nun bin ich ja äußerst beruhigt, dass das Ganze offensichtlich doch eine gute Wende genommen hat. Du bist zwar noch in Behandlung, aber wie fühlst du dich denn heute? Also ich sag mal so, diese Gedanken, die ich habe, die sind ein Stück zurückgegangen. Die sind noch da. Die sind noch da und sie beschäftigen mich auch noch sehr viel. Nur es ist eben nicht mehr so stark der Wunsch, wie es einmal gewesen ist. Kann man sagen, dass es, wenn irgendein bizarres Fantasieprodukt ist, weit entfernt von der Überlegung, das real umzusetzen, kann man das so sagen? Domian, ich habe, das hängt manchmal ganz vom Tag ab oder von meiner Laune. Ich habe das manchmal das Verlangen stärker und manchmal ist es schwächer. Und es gibt auch Tage, wo es gar nicht da ist. Muss man sich dennoch immer noch Sorgen machen? Jedenfalls nicht mehr so groß wie vorher. Also ich kann dir erklären, dass ich wenn ich mit Freunden zum Beispiel unterwegs bin, feiern gehe oder was auch immer, dann sind diese Gedanken überhaupt nicht da. Mhm. Die existieren gar nicht. Mhm. Und auch wenn ich Fußball spielen gehe, was ich momentan wegen einer Verletzung leider nicht kann, auch wenn ich Fußball spiele, dann bin ich frei. Dann ist mein Kopf frei. Ich bin unter Kameraden. Ich kann mit denen sprechen, ich kann meinem Hobby nachgehen und wenn ich meinem Hobby nachgehen kann oder mit Freunden, wie gesagt, ausgehe oder sowas, dann existieren diese Gedanken gar nicht. Mhm. Das ist nur, wenn ich wieder dann nach Hause komme, so als würden sie schon auf mich warten. Ja, aber du besitzt nach wie vor keine Waffe. Ich besitze keine Schusswaffe. Das heißt? Ja, einen Amoklauf kann man auch mit Messern machen. Mhm. Würde auch gehen. Besitzt du entsprechende Messer? Solche Messer wie vielleicht irgendwelche Gangster, sie haben das nicht. Aber hier solche Brotmesser, Küchenmesser, ja, die hat ja jeder im Haushalt. Die hat jeder. Also Julian, ich bin froh, dass du damals angerufen hast und dass so viel in die Gänge gekommen ist. Ich habe eine gigantische Welle bei mir auf der Arbeit ausgelöst. Mhm. Und ja, wie gesagt, also Domian, ich habe auch nur angerufen, weil ich mich ehrlich gesagt auch nochmal bei dir bedanken wollte. Weil wenn ich mit dir nicht gesprochen hätte und du mir den Rat nicht gegeben hättest und mich dazu bewegt hättest, vielleicht wäre dann jetzt schon was viel Schlimmeres passiert. Julian, ich bin froh, dass das so sich entwickelt hat und ich bin auch froh, dass du so tapfer dabei bist und so dich so anstrengst, weiter jetzt in eine Therapie zu gehen und die richtige Therapieform zu finden. Und dann bin ich guter Dinge, dass du es auch schaffen wirst, ganz aus diesen finsteren Gedankenwelten herauszukommen. Ja, vielleicht ich würde dir vielleicht noch etwas erzählen. Hm? Du hast ja gesagt, das ist vielleicht auch etwas, was tief in meiner Seele verbunden ist. Mhm. Ich habe oft das Gefühl gehabt, dass meine Mutter mich nicht wollte, mhm. weil ich bin, wie gesagt, kein Einzelkind. Ich habe noch eine kleinere Schwester. Mhm. Und meine Schwester durfte sich damals alles mit mir erlauben, was sie wollte. Mhm. Und auch wenn sie Sachen von mir kaputt gemacht hat, das hat sie überhaupt nicht interessiert. Sie hat mich, wo ich mal von einer Feier gekommen bin, hat sie mich einfach draußen stehen gelassen, mhm. in der Kälte. Und Da wird es mit Sicherheit, wird es da dichte und weitläufige Zusammenhänge geben, da bin ich ganz sicher. Ja, klar. Julian, ich möchte gerne, auch wenn du in psychologischer Betreuung bist, dennoch, dass du nochmal jetzt mit meiner Psychologin, mit Magdalena sprichst, auch nochmal deshalb, dass die dich genauer berät, was du in Rheinberg dann erbeten sollst und was am besten für dich ist. Dass du einfach noch ein paar Fakten und Informationen an die Hand bekommst, okay? Ja, ist okay. Und Domian, nochmal vielen Dank, dass du mich dazu bewegt hast. Und ich weiß, dass deine Sendung jetzt nächstes Jahr weg ist. Darum wollte ich auch unbedingt nochmal mit dir sprechen. Das freut mich. Und ich wünsche auch dir in Zukunft alles Gute. Das ist sehr lieb von dir, Julian. Dann legst du bitte auf und wir melden uns gleich nochmal. Okay. Tschüss. Tschüss, Domian. Tschüss. Hier ist Wolfgang. Wolfgang ist 50. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Domian. Hallo Wolfgang, um was geht's bei dir? Ich versuch's mal einigermaßen kurz zusammenzufassen. Eigentlich kann ich mit meinem Leben ganz zufrieden sein. Guten Job, gute Freunde, nette Hobbys, die mir Spaß machen. Aber schon immer ein kleines Problem mit Frauen. Ja. Fing schon mal damit an, dass ich immer schon tierische Hemmungen habe, sie anzusprechen. Mhm. Und umso besser ich eine finde, die vor mir steht, je attraktiver ich sie finde, desto weniger geht bei mir. Dann bin ich wie zugenagelt. Mhm. Trotz alledem hatte ich auch zwei richtig gute Beziehungen. Wie lange haben die angehalten? Das erste, das war schon sehr lange her. Da war ich so Anfang 20, die ging 4 Jahre. Mhm. Und die zweite, da war ich 10 Jahre mit ihr zusammen und dann haben wir geheiratet und dann ging es nur noch 2 Jahre gut. Mhm. Habt ihr Kinder auch? Nein. Aber immerhin 10 Jahre, das ist ja schon mal eine... Ja, und eigentlich auch wirklich eine gute Beziehung. Also so von Interessen, was wir gemacht haben. Und es gibt nur halt bei mir auch schon immer das Problem mit der Sexualität. Was heißt das? Der kleine Freund macht, was er will, manchmal gar nichts. Ja, oder sehr oft gar nichts. Auch wenn du mit einer Frau zusammen bist, die du attraktiv findest und sexuell anziehend. Ja. Es kann sein, dass wenn es losgeht, ist es okay, aber sobald es dann irgendwie ernst wird, ist es vorbei. Und ich sag mal, meine Ehe ist auch hauptsächlich deswegen kaputt gegangen. Ah, wie war es denn in einem Anfang der Ehe? Dazu muss ich sagen, sie hat mit mir Sachen gemacht, sowas habe ich noch gar nicht gekannt und das war toll. Und im sexuellen Bereich? Ja, im sexuellen Bereich, auch sonst. War ein bisschen eine außergewöhnliche Frau, nicht ganz von der Stange. Mhm. Aber es war von Anfang an das Problem, dass ich sie nicht befriedigen konnte, gar nicht. Mhm. Also auch ich sage mal, was man jetzt mit Mund oder mit Fingern oder so machen kann, sie konnte es nie wirklich genießen oder es hat sie nie so richtig befriedigt. Mhm. Und ja. Muss das nicht unbedingt an dir liegen, es kann auch an ihr liegen oder einfach, dass es nicht passte. Man weiß es nicht. Ja, aber ich hatte ja das Problem schon lange und, ja. Und es geht, ich mache zum, also ganz kleines Beispiel nur, ich mache so ab und zu mal nebenbei so auf Feiermusik, so, also wie ein DJ. Mhm. Und da hat es sich vor 2 Jahren mal ergeben, das war eine Russin, also die war hier zu Gast und ich habe so gesehen, oh, die geht nicht allein nach Hause. Mhm. Witzigerweise hatte sie mich dann irgendwann auserkoren, irgendwann saß sie neben mir und wich nicht mehr von meiner Stelle. Mhm. Okay, habe ich gedacht, du hast nichts zu verlieren, das machst du jetzt einfach mal. Und das war eine tolle Frau aber auch da war es dann wieder so, in dem entscheidenden Moment ging überhaupt gar nichts mehr. Mhm. Absolut nichts. Nun hast du das so oft erlebt in deinem Leben. Hast du den Hauch einer Ahnung, was dich da blockiert? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, ist es mehr im Kopf als körperlich. Also ich habe jetzt... Aber körperlich funktioniert doch, wenn du mit dir alleine Sex hast, funktioniert alles. Ja. Ja, das heißt also körperlich scheint es ja in Ordnung zu sein. Dann findet es ja nur im Kopf statt. Wie lange bist du eigentlich jetzt solo? Ja, genau, jetzt kommen wir nämlich zum eigentlichen Punkt, warum ich anrufen habe. Ich bin jetzt gute 4 Jahre solo, aber ich habe eine unwahrscheinliche Sehnsucht nach einer Partnerschaft, nach einer Partnerin, nach allem Schönen, was man halt mit einer Frau machen kann. Mhm. Und was unternimmst du, um das zu finden? Oh shit, ja, nicht viel. Hast du denn ab und zu mal Sex? Genau, das kommt jetzt. Weil ich, ja, weil diese Sehnsucht halt immer stärker wurde und weil ich so nichts gebacken kriege, habe ich dann irgendwann mal im Internet geguckt, so, also wo Huren. Prostituierte? Ja. Das heißt, du gehst jetzt zu Prostituierten? Ich bin dann das ein oder andere Mal wohin gegangen. Aber es war eigentlich so, wie ich es gedacht habe. Es ist überhaupt nicht das so, was ich mir wünsche. Ja. Was funktioniert es denn da bei einer Hure? Auch unterschiedlich. Mhm. Sehr unterschiedlich. So, nun ist aber etwas, oder dann ist etwas passiert. Dann war da eine junge Frau da mal dazwischen. Deren Gesicht hat mich unwahrscheinlich angesprochen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, da fährst du jetzt nochmal hin. Das ist in einem kleinen Dorf, das ist ein normales älteres Haus, unten wie eine ganz normale Wohnung und da ist eine ältere Polin, die das wohl mal gekauft hat und meistens hat sie 2 junge Frauen da. Also ein kleines Bordell. Ja, sage ich jetzt mal so. Ja, die ältere, ich nenne sie jetzt einfach mal die Chefin, eine ganz, ganz nette Frau, die sehr, sehr gut Deutsch spricht und der konnte ich das auch alles so erzählen, so mal ein Problem und alles. Und der Chefin? Ja, und ihr habe ich dann auch gesagt, wenn ich da jetzt mit einer Mädel irgendwie aufs Zimmer gehe, meine eigene Befriedigung ist ein bisschen zweitrangig. Das ist mir gar nicht so wichtig, sondern ich wünsche mir halt nur, ja, mal wieder eine Frau in den Arm zu nehmen. Küssen, finde ich, also Küssen ist für mich eigentlich unwahrscheinlich wichtig. Dann bist du zu einer Frau gegangen, zu einer von den dort arbeitenden Frauen. Genau, und die Chefin hat ihr das so erklärt. Ja. Und wie hat das funktioniert mit der Prostituierten? Der absolute Hammer. Der absolute Wahnsinn. Also, aber jetzt nicht nur vom Sexuellen her. Alles. Die kann von vornherein alles, was ich ihr machen kann, geben kann, die genießt das. Die genießt das. Das ist. Oder sie spielt es perfekt. Nein. Nein. Nein. Nein, du bist du sicher. Da bin ich mir mittlerweile ganz sicher. Wie oft warst du bei ihr schon? Oh, mittlerweile. Ja, grob. 10 Mal. 10 Mal. Bist du in die verknallt? Anfangs war es so, dass ich gedacht habe, okay, ach, wenn ich nicht so alt wäre, wenn ich 15 Jahre jünger wäre, würde ich vielleicht probieren, ob man ihr Herz erobern könnte. Wenn ich gekommen bin, die hing nur an mir. Keine lange Einleitung. Bist du in sie verknallt? Ja, irgendwo schon. So. Das habe ich schon mir fast gedacht, wie du es erzählst. Sie war dann 9 Monate weg. Mhm. Irgendwo war ich froh. Ich habe gedacht, weil die ist so, auch wie sie drauf ist, total lustig, total gut drauf. Ich bin manchmal 2 Stunden bei ihr gewesen, habe nie länger als für eine halbe Stunde bezahlt. Immer, also wenn die Chefin nicht da war. Und wir haben auch einfach... Okay, lass mir die Schwärmerei. Ich glaub's dir, dass du fasziniert bist und begeistert von der Frau. Nur ist das oftmals ein äußerst schwieriges und meistens dramatisches Unterfangen, sich in eine Prostituierte zu verlieben. Ja, natürlich. Darüber bin ich mir auch vollkommen klar. Weiß sie um deine Gefühle? Ja, es gibt ja so ein bisschen dieses sprachliche Problem. Also man kann sich schon irgendwie ein bisschen unterhalten. Und wenn man sich normal unterhält, ist es ja nicht... Die kann ja nicht Deutsch. Nee, nicht gut. Also wenn man jetzt richtig besprechen will, das geht nicht. Geht das nicht. Hast du dich so mit ihr schon mal getroffen, privat? Nee, das funktioniert leider nicht. Warum nicht? Die Chefin, die hatte dann mal gesagt, ich habe mal gesagt, ich würde so gerne mit ihr mal ein Eis essen gehen oder so. Und dann hat sie gesagt, das ist doch gar kein Problem. Dann rufst du mal an, es müssten halt noch 2 Frauen da sein. Aber sie würde dann natürlich mitkommen. Mhm. Jetzt ist es aber so, die Chefin gibt es nicht mehr. Da ist irgendwas verändert. Und das ist jetzt im Moment so ein bisschen mein Problem. Oder was heißt Problem? Aber es macht mir unwahrscheinlich viele Gedanken. Es hat sich irgendwas verändert. Die Chefin gibt es nicht mehr. Das ist irgendwie in anderen Händen. Mhm. Und ich merke jetzt, wie dieses Mädchen sich verändert. Das heißt, was heißt das, verändert? Ja, sie war vorher total fröhlich, war zufrieden, sage ich mal, mit ihrer Situation. Und Wolfgang, ich eigentlich schreit es gerade in mir. Und das, was in mir schreit, sagt, lass die Hände davon, lass die Finger davon. Ja, ich weiß es. Du redest ja wie ein pubertierender Mensch. Du bist ein 50 Jahre alter Kerl. Du kannst mit dem Mädchen überhaupt nicht reden, das ist eine Prostituierte. Ja, ich weiß. So, da gibt es überhaupt gar keine Rücksignal. Es gibt natürlich gibt es auch die Fälle, wo sich ein Freier und eine Prostituierte verlieben und das aber dann fängt das ganz anders an. Du lebst da in irgendeiner so einer Wolkenkuckucksheim-Welt, die du dir da zurechtbaust. Ich bin eigentlich vollkommen klar drüber. Ja, aber du kannst ja nicht mal mit der richtig kommunizieren. Ja, das weiß ich ja alles. Bin ich mir auch vollkommen klar drüber. Jetzt frage ich mich nur, wie viel Wert es hat, dass du dich, der du suchst und Sehnsucht hast, dass du dich so lange mit dieser Sache beschäftigst. Ich habe die Sorge, dass das alles vertane Lebenszeit ist. Ja, das ist auch nicht ganz unrecht. Da habe ich Sorge. Das denke ich ja selber teilweise. Und den anderen Aspekt, den ich gerade dir schon sagen wollte, wenn du dein ganzes Leben lang mit diesen Erektionsschwierigkeiten zu tun hast und offensichtlich kein körperliches Problem vorliegt, dann finde ich, solltest du zumindest mal für einige Sitzungen zu einem Sexualtherapeuten gehen. Also ich habe jetzt einen Termin beim Urologen auf jeden Fall schon mal. Das habe ich jetzt schon mal gemacht. Okay, das würde der Sexualtherapeut ja auch sagen, dass du erstmal das Körperliche abklären sollst. Ja. Wenn es abgeklärt ist, suche dir einen ordentlichen Sexualtherapeuten und sprich mal mit dem ein paar Mal. Okay. Vielleicht kannst du ja diesen Knoten dann dadurch lösen und es würde vielleicht viele andere Probleme auch lösen. Ja. Aber dieses mit dem polnischen Mädel da, das ist nein, ich bin mir ja vollkommen bewusst drüber und es ist halt im Moment, vom Beruf fahre ich LKW und dann sitzt man natürlich viel, wenn man über lange Strecke fährt und man hat sehr viel Zeit nachzudenken und Gedanken sind sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr oft bei ihr und aber du steigerst dich in etwas rein, habe ich den Eindruck. Ja. Es ist eine Illusion, in der du da lebst. Ich glaube, die entbehrt fast jeglicher Realität. Ja, worüber ich mir eben eigentlich auch klar bin. Dann ist ja alles klar. Ich weiß es eigentlich. Eigentlich weiß ich es. Dann machen wir einen Strich drunter. Wolfgang, viel wichtiger ist für mich, dass du zum Sexualtherapeuten gehst. Ich glaube, da liegt der Schlüssel für all die ganzen Probleme, die du hast, für deine Misere. Ja. Wir rufen dich mal nochmal an und geben dir mal ein paar Tipps, wohin du gehen könntest und wohin du dich wenden könntest. Okay. Ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal. Alles klar. Viel Glück und alles Gute. Vielen Dank. Sehr gerne. Tschüss. Ciao. So, meine Lieben, wir haben 1.34 Uhr. Nächste Woche übrigens ist die letzte Sendewoche vor der Sommerpause. Dann gehen wir in die Sommerpause. Aber wir haben natürlich nächste Woche auch nochmal ein Thema, ein festes Thema. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt das Thema Im Keller. Und ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die im Keller etwas Besonderes erlebt haben oder dort etwas Besonderes tun. Also zum Beispiel geht ihr in eurem Keller einem besonders schrägen Hobby nach. Lebt ihr dort einen Fetisch aus? Da haben wir ja schon die verrücktesten Sachen gehört. Spukt es vielleicht bei euch im Keller? Wurdet ihr schon mal länger dort eingesperrt oder hat vielleicht in eurem Keller schon mal ein Verbrechen stattgefunden? Ich möchte gerne mit euch über den Keller, über Kellergeschichten sprechen. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche vor der Sendung anrufen und natürlich auch sehr gerne während der Sendung. Keller im Keller heißt das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. So, heute Freitag, jetzt geht's weiter mit der freien Themennacht. Und ich freue mich und bin verbunden mit Daniel, 23. Hallo Daniel. Hallo Domian. Hallo Daniel. Um was geht's? Ja, bei mir geht's eigentlich um eine Internetsucht, Computersucht, World of Warcraft, falls ihr das was sagt. Na klar. Ja, was ich jetzt schon 6 Jahre sehr, sehr viel mache. 4 Jahre habe ich das teils 16 Stunden am Tag gemacht. 16 jetzt. Stunden? Ja. Das heißt also Fulltime-Spieler. Richtig. Ja, genau. 16 Stunden? Und die letzten 2 Jahre sind jetzt nur noch so 8 Stunden und die anderen 8 Stunden dann Filme oder Serien oder andere Sachen halt. Ja. Aber 8 Stunden ist ja auch noch immer extrem krass. Das ist richtig, ja. Und ja, das hat mir halt sehr, sehr viel von meinem Leben geklaut und ich weiß halt nicht so wirklich, wie ich da rauskommen soll. Ich hatte immer mal wieder so ein paar Schritte, wo es dann halt geklappt hat, aber dann ging es irgendwie wieder zurück. Und gab es denn Schritte, wo du schon mal ganz raus warst für ein paar Tage? Ja, es gab auch sogar schon mal Schritte, wo ich schon mal für einen Monat raus war, aber dann kommen halt wieder irgendwie so Sachen, dann ist man wieder mit seinen Leuten irgendwie am Reden halt im Internet und... Was war denn da passiert, als dass du ein paar Monate oder etwas länger raus warst? Einen ganzen Monat, ja, da ging es mir einfach gut, muss ich sagen. Das war so eine Zeit, da ging es mir einfach gut. Und da hast du es geschafft, von heute auf morgen einfach aufzuhören? Ja, allgemein war ich mit mir zufrieden. Dann hat mich das Spiel auch ein bisschen gelangweilt. Also ich bin selbst kein Spieler, aber ich weiß von Freunden, dass man sich da reinspielt und hochspielt. Stimmt, richtig, ne? Genau. So. Ja. Und wenn du schon ein gewisse Level erreicht hast des Spielens, dann hast du von dir aus einfach so aufgehört für einen Monat? Ja, richtig. Also das war dann auch so, in dem Spiel gibt es immer so Momente, da kann man viel machen und dann kann man wieder nicht viel machen. Mhm. Und das war dann halt so ein Moment, wo man nicht viel machen konnte. Und ja, dann habe ich wieder Kontakt mit meinen Freunden aufgenommen, habe dann auch mal wieder ein bisschen was mit denen gemacht und ja, dann war es dann wieder vorbei. Wenn ich jetzt doof frage, entschuldige, weil ich kein Spieler bin. Wenn man einen Monat raus ist, kann man da wieder anknüpfen, wo man vorher war, oder muss man von unten wieder anfangen? Nee, da kann man auf jeden Fall dann wieder anfangen. Also es kommt sich natürlich immer auf das Spiel an, aber in World of Warcraft ist das nicht so schwer. Okay. Da kann man auch theoretisch 1 oder 2 Jahre aufhören und kann dann wieder relativ schnell ganz, ganz oben mitspielen. So, heute 8 Stunden ist ja immer noch eine Riesenlänge Zeit. Andere Leute gehen 8 Stunden arbeiten und du sitzt 8 Stunden vor dem PC. Ja, gut, ich sitze eigentlich 16 Stunden vor dem PC, aber 8 Stunden davon spiele ich nur, ja. Du bist 23 Jahre alt, gehst du denn, richtig. Das heißt, du gehst keinem Beruf nach, oder? Ich spiele keinen Beruf nach, richtig. Bist du schon mal, du konntest all die Jahre doch keinen Beruf nachgehen, oder? Das ist richtig, ja. Ich habe damals ein Kellerzimmer bekommen, wo ich 17 war. Mhm. Und damit hat es dann auch eigentlich angefangen, so. Ich hatte dann keine Lust mehr rauszugehen, hab mit jedem den Kontakt abgebrochen. Und du hast dich eingegraben in diese Fantasiewelt. Richtig, und hab dann halt sozusagen meine eigene Welt aufgebaut. Mhm. Hast du einen Schulabschluss? Ich hab glücklicherweise einen Schulabschluss, ja. Welchen? Realschulabschluss. Ja. Haben deine Eltern dich denn da nicht gedrängt, dass du deine Lehre machst oder irgendwas anderes? Nee, eigentlich so gar nicht. Also das wurde eigentlich so laufen gelassen. Man hatte dann selbst noch so ein paar Probleme zu Hause. Ja, aber du hast doch kein Geld verdient. Haben die dich durchgefüttert weiter? Ja, sozusagen. Und das geht bis heute so? Ja, nee, ich bin jetzt vor 3 Monaten bin ich in meine eigene Wohnung gezogen. Wie finanzierst du die? Durch Hartz IV. Naja, ist auch nicht gerade eine Lebensperspektive. Nee, absolut nicht. Und ich will halt jetzt irgendwie auch rauskommen, aber es ist halt immer so wieder, es geht immer wieder nach hinten los. Und Wissen deine Eltern eigentlich, wie dramatisch das ist? Ich denke nicht, nee. Also die haben sich damit. Eigentlich müssen sie doch wissen, wenn du da im Keller jahrelang gesessen hast, dann fragt man doch, Junge, was machst denn du eigentlich immer hier unten? Ja, klar, aber wie gesagt, das lief einfach so. Also ich habe dann immer meine Zigaretten bekommen und mein zu trinken und habe mir dann teils um 4 Uhr nachts eine Pizza in den Ofen geschoben. Mhm. Ja. Am besten wäre gewesen, wenn die dich sofort damals rausgeschmissen hätten, dann wärst du wahrscheinlich auf andere Gedanken gekommen. Natürlich, das fragt man sich jetzt natürlich nach 6 Jahren 100 Mal, ne? Mhm. Was wäre, wenn? Aber egal, Daniel, die Zeit ist vorbei. Das heißt, du musst entscheiden, was du jetzt machst. Du bist ja immer noch sehr jung, mit 23. Das heißt, du hast noch, die Chancen liegen noch alle in deiner Hand. Ja. Wie bewertest du denn das für dich, diese Spielerei? Ja, im Nachhinein muss ich sagen, es gab schon schöne Momente, aber im großen Teil hat es sich halt nicht gelohnt. Also, wenn man jetzt, sagen wir mal, die Zeit zurückschrauben würde, würde ich es nicht nochmal so machen. Wie viele Freunde hast du? Richtige Freunde? Ja, oder reale. Freunde nee, reale Freunde. Ja, einen. Hattest du schon mal eine Freundin? Ja, die habe ich aber dann damals auch durch das Spielen verloren. Weil eigentlich viele Möglichkeiten, jemanden kennenzulernen, hast du ja nicht in der realen Welt. Richtig, richtig. Und du hast auch keinen Bock, mit irgendjemandem was zu unternehmen, weil du ja spielen musst. Genau so ist es, ja. Genau so ist es. Also vorher war ich auch sehr lebendig, war immer unterwegs, aber die Freunde haben auch immer versucht, mich wieder rauszuholen. Aber ja, wenn man sich dann halt 20 Mal nicht meldet, haben sie irgendwann auch keine Lust mehr. Ist auch ein blödes Gefühl. Es sind wahrscheinlich ganz viele von deinen Freunden, haben jetzt alle schon abgeschlossene Berufsausbildungen. Ja, richtig. Können sich was leisten und machen dieses und jenes. Manche studieren vielleicht sogar, die noch Abitur gemacht haben. Und du sitzt ja immer noch hast nichts geleistet. Ja, das genau heißt, so ist es. Außer der Erfolg in-game, ja. dafür kannst du ja nichts kaufen. So. Leider nicht. Nee. Aber das heißt, jetzt muss eine neue Zeit anbrechen. Genau. Und die neue Zeit muss heißen, null Minuten spielen. Nicht null. Null. Nicht 4 Stunden, 2 Stunden, 3 Stunden, null. Ja, aber was soll man dann mit der ganzen Zeit machen? Das ist ja so mein Problem. Du machst jetzt eine Lehre. Du wirst jetzt richtig dein Leben umkrempeln und du musst jetzt sehen, dass du vorankommst, dass du das nachholst, was du verplempert hast in den letzten Jahren. Du musst dich jetzt um dein Leben kümmern. Du musst entweder machst du eine Lehre, ich weiß nicht, was dich interessiert, oder du bemühst dich um eine zusätzliche Schulausbildung, dass du Abi machst. Ich weiß ja nicht, wo deine Interessen sind. Ja gut, ich würde schon gerne eine Lehre im Bürobereich machen, aber ja, dazu muss man dann natürlich auch erstmal Bewerbungen schreiben und so. Ich bin halt auch eine Person, die vom Selbstbewusstsein her nicht unbedingt die stärkste ist und ja. Ach Daniel, du wirkst gar nicht so schüchtern. Ich finde, du wirkst ziemlich gut, also ziemlich selbstbewusst. Und ich traue dir absolut zu, dass du auch ordentliche Bewerbungen schreiben kannst. Du musst es nur machen jetzt. Ja, da ist immer das Problem. Ne? Ja, und ich kann mir gut vorstellen, dass das, was du da hinter dir hast, das ist auch nicht so leichtfertig wegzuwischen. Das ist ein wirkliches, ganz hartes, klares Suchtverhalten. Ja, das ist richtig. Ja, deswegen glaube ich, dass du das auch nur schaffst in Verbindung mit einer therapeutischen Maßnahme. Vielleicht. Ja, das kann sein. Ja, vielleicht sogar, um einen gleichen Kassenschnitt zu machen mit einem paarwöchigen Aufenthalt in einer Klinik. Ja, das habe ich ja damals auch sogar schon mal versucht nach meinem Selbstmordversuch, aber irgendwie, man kommt ja nicht wirklich dann daran, ja. Also man ist dann auf irgendeiner Warteliste für 6 Monate, dann hat man irgendwie dann doch wieder keine Lust drauf. Und das, ja, so war es dann halt immer. Du hattest einen Selbstmordversuch? Das ist richtig, ja. Warum? Es wurde damals, mein Spiele-Account wurde permanent gebannt von World of Warcraft. Was wurde das permanent gebannt? Richtig, und ja, das war halt so zu dem Zeitpunkt mein Leben. Ja, und ja. Und deshalb hast du versucht, dir das Leben zu nehmen? Ja. Wenn der Account gebannt wird, heißt das, du kannst einfach nicht spielen und du standst da und wusstest nicht, was du tun sollst. Richtig, genau so. Und man hatte natürlich schon jahrelang Zeit in diesen Account gesteckt und jeden Tag 16 Stunden und. Und warum wurde der gebannt? Es gibt in diesem Spiel gibt es eine Werbung, wofür man Sachen kaufen kann. Und damit habe ich halt gehandelt im richtigen Leben und das darf man von denen aus nicht und dann haben sie mir den Account zugemacht. Und wie ging es hinterher weiter, als sie den wieder aufgemacht haben? Wie sah das Spielen dann für dich aus? Ja, die haben den ja nicht wieder aufgemacht. Ich habe dann halt, irgendwann habe ich da Tickets hingeschrieben, dass ich mich selbst umbringen würde. Dann hat Blizzard das an die Kripo weitergeleitet, die waren dann halt auch einen Tag später da. Solche Kreise hat das gezogen? Solche Kreise hat das gezogen, ja. Richtig. Hast du denn einen realen Versuch unternommen? Ja, aber im Endeffekt auch so ein dumm, also halt nur mit Tabletten, also und Ich wollte es auch nicht so richtig. Ich wollte es halt so halb. Ich dachte mir so, ja, wenn es jetzt zu Ende ist, ist es zu Ende, aber muss auch nicht so. Die Gedanken hat man ja öfters mal. Und danach warst du in der Klinik wahrscheinlich? Nee, danach war ich nicht in der Klinik. Nicht? Bist du nicht eingewiesen worden in eine Klinik? Nein, bin ich nicht. Das wundert mich sehr. Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder angefangen hast zu spielen? Ich habe mir dann halt, ein paar Monate habe ich nichts wirklich gemacht, beziehungsweise andere Spiele halt gespielt. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann wieder einen neuen Account erstellt und ja, dann ging es wieder von vorne los. Und dann ging es wieder von vorne los, genau, das, was ich vorhin sagte. Ja. Ja. Mensch, Daniel, also noch ein schlagendes Argument mehr, dass du dein Leben umkrempeln musst. Das ist doch dramatisch und traurig, dass es so weit kommt, dass du deswegen wegen eines eingestellten oder eines gebannten Spiels, eines Accounts, du so fertig bist, dass dein Leben zusammenstürzt. Ja, das Schlimmste ist halt einfach, was man halt die ganze Zeit macht. Man macht halt einfach nichts mehr. Man kümmert sich nicht mehr um sich. Man ist zu faul, auf Toilette zu gehen und nimmt sich dann dafür irgendwie eine Flasche oder so. Und wenn man das dann halt im Nachhinein mal so bedenkt, das ist echt? Halt schon... Du gehst nicht pinkeln, sondern pinkelst dann in die Flasche, damit du sitzen bleiben kannst? Man hatte, so traurig sich das anhört, dann damals eine große Tunika-Flasche neben sich stehen und ja... Dann möchte ich hat nicht, die dann halt geleert. Dann möchte ich nicht in deiner Wohnung gucken, wie versifft die aussieht. Ja. Stimmt, ne? Gut, das habe ich jetzt schon abgestellt. Also und es sind schon ein paar positive Schritte erfolgt. Das habe ich schon abgestellt. Ja. Also das war früher. Aber ja, wenn man halt so drüber nachdenkt. Und wie ist es so mit Körperpflege? Ja, da gab es auch Zeiten, wo die nicht vorhanden war. Klar. Also wofür auch? Wenn man geht nicht raus, kommt keine. Aber ich sag dir, das sind schlimmste Zeichen der Verwahrlosung, der geistigen und körperlichen Verwahrlosung. Ja. So, es muss was geschehen, Daniel. Aber richtig. Es muss radikal was geschehen und dafür musst du dich jetzt wirklich auch aktivieren. Du kannst Hilfe kriegen, es wird dir auch Hilfe angeboten. Wir werden dir gleich auch noch ein paar Sachen an die Hand geben. Aber niemand trägt dich da raus. Du musst schon sagen, ich will da raus gehen. Und dann hilft man dir, dann zeigt man dir den Weg. Aber du musst selbst gehen. Und das bedarf Anstrengung, Energie und Disziplin. Das passiert nicht von allein und dazu musst du dich entscheiden. Die Alternative ist, dass du immer weiter versinkst in diesem Mist und dass dein Leben zerrinnt und du irgendwann 30 bist und immer noch nichts erreicht hast. Ja, genau das will ich ja nicht. Das will ich ja nicht, sonst würde ich ja jetzt hier auch heute nicht anrufen. Ja, das finde ich auch gut, dass du anrufst. Ja. So, irgendwann muss damit Ende sein. So, jetzt legst du bitte auf, Magdalena, das ist meine Psychologin, die ruft dich mal gleich an und gibt dir noch ein paar Infos an die Hand, okay? Jo, super, mein Domian, da danke ich dir auf jeden Fall. Ne? Ich wünsche dir sehr viel Glück und ich bin guter Dinge, dass du schaffst, wenn du wirklich willst. Okay? Alles klar, super, danke tschüss, dir. Tschüss, Daniel, ciao. Guten Tag noch, tschüss. Tschüss. Hier ist Iris. Iris ist 54. Guten Morgen, Iris. Morgen, halt, Domian. Hallo. Ja. Hallo, Iris. Was ist dein Thema? Ja, ich bin ziemlich nervös. Ja, ich rufe an wegen Mittwoch. Da war die Liliana, HIV-positiv. Mhm. Bei euch und sie hat darüber gesprochen, dass eben ihr Mann sehr mutig ist, weil er ungeschützt mit ihr schläft. Mhm. Und ja, ich finde das ganz schlimm. Ich bin auch selber seit, ja, das 28. Jahr jetzt HIV-positiv, seit 19 Jahren an AIDS erkrankt. Seit 19 Jahren? Ja. Das ist eine sehr lange Zeit. Ja. Ja, ich kann auch die Wohnung nicht mehr verlassen und schon seit Jahren. Aber ich komme gut klar, ist okay. Ich bin nicht allein, ich habe einen Freund. Mhm. Kannst du es rekonstruieren, wo du dir es so geholt hast? Ja, auf der Drogenszene. Drogenszene, ja. Also du hast einen Freund, mit dem du zusammen lebst? Und ja, jetzt seit 18 Jahren, ja. Ja, und vorher war ich verheiratet. Bitte? Wie läuft eure Sexualität? Wir haben uns immer geschützt, der Ralf ist gesund und wir haben aber jetzt seit ungefähr 8 Jahren gar keinen sexuellen Kontakt mehr, weil es einfach nicht mehr geht, weil ich zu krank bin. Welche Symptome hast du? Wie stark ist die Krankheit jetzt ausgebrochen? Ja, ich habe dazu noch eine Leberzirrhose, ich habe Osteoporose durch die Medikamente gekriegt, das ist eine knochendichte Erkrankung. Und ich habe ganz schlimme Polyneuropathie in Armen und Beinen. Das sind Nervenentzündungen. Das macht ganz tolle Schmerzen. Ja, das reicht. Außerdem ständig Pilzgeschichten und sowas alles. Nun war die Anruferin da am Mittwoch, der ging es ziemlich gut. Und da war die Virenlast. Last. Genau, relativ niedrig. Bei 600 hatte sie die, die guten Zellen hatte sie bei 600 und die Viruslast war nicht nachweisbar, ne? Dennoch findest du es leichtfertig, dass man da ungeschützt miteinander schläft, auch in einer Beziehung? Absolutes No-Go, Domian, geht gar nicht. Es ist immer ein Restrisiko. Warum? Was soll das? Man kann doch ein Kondom nehmen. Ich verstehe das nicht. Aber das Problem war ja nur auch, oder der Hintergrund war ja nur auch, dass sie noch ein Kind haben wollen. Ja, dazu denke ich auch, weißt du, was er macht und sie machen, sind erwachsen, können sie ja auch ungeschützt, ist mir egal, sollen alle machen, was sie wollen. Aber dann ein Kind in die Welt setzen, ich meine, ein Restrisiko gibt's immer, ob das nur 5 oder 10 oder 1% sind, das darf man nicht machen. Also dann noch so eine Infektionskrankheit, die so stigmatisierend auch immer noch ist in Kindergärten und überall, das würde ich doch keinem Kind antun. Also von deiner Seite aus null Verständnis dafür? Null, absolut null. Auch beim besten Willen kannst du dich da nicht hineindenken? Überhaupt nicht, das hat mich total aufgeregt auch. Ja, und ich kenne auch zwei Frauen hier so aus Nordrhein-Westfalen, die auch beide positiv waren, Kinder gekriegt haben. Die Kinder sind zum Glück gesund, ja. Es ist so, ne? Aber es kann auch mal schief gehen. Und was dann? Dann kann man dem kleinen Würmchen schon diese Hammer-Medis geben, diese Cocktails, die dermaßen Nebenwirkungen haben. Ja, nicht nur auf den Körper, auch auf die Psyche und das heißt, alles. Du kannst es ja wirklich aus eigener Erfahrung sagen, wenn du diese Hammermedikamente nicht genommen hättest, wärst du schon längst tot. Ja, das ne? auf jeden Fall. Aber sie haben eben sehr starke Nebenwirkungen und sind alles andere als Lutschbonbons. Das stimmt, ja. Ja, die ganzen Nebenerkrankungen, die ich habe, sind eben aus Nebenwirkungen dieser Medikamente gekommen. So wie das die? Sind keine Folgen von AIDS. Ja, genau. So wie du es gerade beschrieben hast, Iris, stelle ich mir dein Leben sehr beschwerlich vor im Moment und auch sehr schmerzensreich. Schmerzhaft, ja, deshalb bin ich auch jede Nacht wach und gucke euch, dich, also bin ein Gucker der ersten Stunde von euch, ja. Wie gehst du und finde das ganz toll, Wie gehst du damit um, dass du so starke Schmerzen immer hast? Ja, ich bin ein sehr starker Mensch. Ich bin mit Morphium eingestellt, aber das hilft auch kaum noch. Ich will mich auch nicht noch höher darstellen lassen, weil irgendwann ist mal Schluss, dann hilft es gar nicht mehr und es kommen ja sicher noch schlimmere Zeiten auf mich zu, dass ich da ein bisschen Luft nach oben habe. Hast du vor diesen Zeiten, die auf dich zukommen, große Angst? Ich habe sehr große Angst, weil ich meinen Mann damals, mit dem war ich 7 Jahre verheiratet, bevor ich mit Ralf zusammenkam. Der ist an den Folgen von AIDS hier gestorben und ich habe den alleine gepflegt zu der Zeit. Das war von 88 bis 96 so. Und der ist dann auch zu Hause gestorben, hat sich umgebracht mit Insulin. Also, du hast das sehr schlimme Leiden, hast du hautnah mitbekommen. Ja, der hatte auch ganz viel Pech, ein Gehirntumor, Hautkrebs, Toxoplasmosen ständig. Ist das für dich auch eine Option, dass du sagst, wenn es irgendwann so schlimm wird, dann werde ich mir das Leben nehmen? Ja, aber ich weiß nicht wie, weil ich habe ja auch nicht die Kohle dafür, irgendwo hinzufahren. Ich habe keine Idee. Echt nicht. Vielleicht. Und Insulin, das würde ich nicht machen, weil das war ziemlich qualvoll, muss ich sagen. Ja, der ist nicht einfach so ins Koma gefallen. Der war in so einem Halbkoma dann. Und also ich kam nach Hause, ich wusste, irgendwann macht er das. Er hatte das. Wir haben viel darüber gesprochen. Und ich kam nach Hause vom Einkaufen in der Apotheke und dann war er schon in so einem Halbkoma. Dann habe ich einen Hausarzt gerufen, unseren vertrauten Arzt. Und der hat dann gesagt, ja, Iris, soll man ins Krankenhaus bringen, zurückholen oder sollen sie es so lassen? Aber wahrscheinlich hat er dann auch noch einen Hirnschaden. Ich gesagt, auf gar keinen Fall. Wenn er jetzt einmal den Mut dazu hatte, gar nicht. Wie lange hat es dann noch gedauert, bis er gestorben ist? Ja, bestimmt 4 Stunden noch. Ach Gott, also eine Qual. Ja, aber er war zu Hause, ich habe bei ihm gesessen, es war sehr friedlich. Und er hat dann einfach nur noch ziemlich laut geschnarcht und schlecht geatmet. Mhm. Aber er war nicht mehr bei Bewusstsein? Nein, gar nicht mehr. Nein, nein, nicht vielleicht, mehr ansprechbar. Vielleicht, Iris, entscheidet der Bundestag in diesem Jahr ja ein Sterbehilfegesetz, der halt sehr Schwerstkranken wie dir das ermöglicht, unter bestimmten Umständen dann früher gehen zu können. Weil ja, ich hoffe. Wollen wir das für die Menschen, die betroffen sind und das erwünschen, wollen wir es für die hoffen? Ja, ich bete dafür wirklich. Ich verfolge das auch ständig im Fernsehen und alles. Aber ich wollte noch was sagen zu Sachen Mut. Mein Freund, der Ralf, der ist jetzt 18 Jahre bei mir, ist negativ, wie gesagt. Mhm. Und er wusste von Anfang an, dass ich krank bin, weil wir ähnliche Bekanntenkreise hatten. Mhm. Und er wusste das und wir haben uns irgendwann auf so ein Festival verliebt und seitdem sind wir zusammen, obwohl alle ihm gesagt haben, boah, bist du lebensmüde, wie kannst du nur so ein toller Mann wie du? Und er hat vom ersten Tag an zu mir gestanden. Er hatte Mut. Und alle haben keinen Pfifferling auf uns gegeben. Super. Und der kämpft an meiner Seite wirklich ständig für alles, immer noch, ja. Das ist ein großes Glück im Unglück deiner Erkrankung, Iris. Das ist es. Und da bin ich auch ganz dankbar für und ich weiß nicht, ob ich tauschen würde, wenn ich gesund sein könnte, ob ich ihn dann hergeben würde. Nee, glaube ich nicht. Iris, ich gratuliere dir zu dem tollen Mann. Und danke dir, dass du angerufen hast und wünsche dir wirklich von Herzen, dass du nicht so viel leiden musst. Das wünsche ich dir von Herzen. Ja, danke schön. Alles Gute, auf Wiedersehen. Ja, ich freue mich, dass ich mich endlich mal getraut habe. Ich habe so oft angerufen, ich habe zurückgerufen. Siehst du, war auch mutig. Bin nie dran gegangen. Alles Gute von Herzen, Iris. Ja, dir auch. Tschüss, gute Nacht. Tschüss. Und hier ist Burak. Burak ist 18. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Burak. Ich wollte mit dir über die Fastenzeit, den Ramadan sprechen, der vor 2 Tagen begonnen hat. Interessant. Da wollte ich ein paar Sachen berichten. Du bist Moslem. Ich bin Moslem, richtig. Jetzt mal gleich eine Frage von eine doofe Frage. Wann genau ist immer der Ramadan? Also der Ramadan ist jedes Jahr. Ja. Das dauert einen Monat, also jetzt den genauen Tag kann man nicht festlegen, da der Islam nach dem Mond geht, also nach dem Mondkalender. Also in welchem Bereich denn? So zwischen April und Juni oder wann? Immer kurz vorm Sommer, also immer kurz vorm Sommer anfangen. Also, aber nicht exakt immer an den gleichen, es hängt mit dem Mond zusammen, nicht exakt an den gleichen Daten, das nicht? Das nicht. 4 Wochen dauert's. Richtig, einen ganzen Monat. So, jetzt erzähl uns, was du zu dieser Zeit darfst und was du nicht darfst. Also ich darf nicht, also wenn ich faste, dann darf ich nichts essen, trinken, rauchen, Kaugummis oder irgendwas mit Geschmack in den Mund nehmen. Auch nicht die Zähne putzen in der Fastenzeit. Wie? Aber nur tagsüber? Tagsüber, richtig. Wenn die Sonne aufgeht, bis zum Sonnenuntergang, dann diese Stunden. Aber man darf sich auch nicht die Zähne putzen. Also die kannst du ja immer schnell putzen, wenn es Nacht ist, bevor die Sonne aufgeht. Ja, richtig. Da putzt man die Zähne nach dem Essen. Man steht ja dann nachts immer auf, zum Beispiel gleich in einer Stunde. Darf man schon nichts mehr essen. Bis dahin esse ich mich dann voll, rauche mir Zigaretten und putze mich halt die Zähne und dann geht's ab ins Bett. Und wie kommst du dann so, ich meine, das ist ja eine lange Zeit. Die Sonne geht spät unter, jetzt im Sommer. Wie kommst du durch den Tag? Boah, das ist echt anstrengend. Also das glaube ich. Zum Glück ist momentan scheint nicht so die Sonne. Und dann schwitzt man auch nicht so viel, verliert man auch nicht so viel Körperflüssigkeit, aber dann hängt man halt meistens zu Hause. Ich bin ja zum Beispiel Berufsschüler und habe dann halt den Vorteil, dass ich dann nachmittags dann mich hinlegen kann. Darf man Sex haben? Man darf keinen Geschlechtsverkehr haben und ja. Aber nachts schon? Nachts schon, ja. Das ist ja eigentlich ganz, ganz günstig. Das Strenge ist nur am Tag und nachts kann man es richtig krachen lassen, oder? Genau, irgendwie, dann geht's los. Ja. Wie ist das? Sag nochmal was zu den Getränken tagsüber. Zu den Getränken? Ja. Man darf auch nichts trinken. Aber auch kein Wasser, gar nichts. Man darf gar nichts zu sich nehmen. Der Mund muss trocken bleiben. Das stelle ich mir, ich meine, hier ist das jetzt nicht so schlimm. Wir haben einen kühlen Sommer. Aber in heißen, gerade arabischen Ländern, in muslimischen Ländern, ist das doch total krass, wenn man den ganzen Tag nichts trinken darf. Das ist sehr krass. Zum Beispiel vor 2,5 Jahren war ich in der Türkei oder vor 2, 3 Jahren war ich in der Türkei. Mein Vater hat eine Bäckerei und da habe ich gesehen, wie die fasten müssen. Also das echt. Jetzt mal ganz unter uns. Halten denn sich alle Leute dran oder geht man aber heimlich und nimmt einen Schluck Wasser? Also es gibt viele Menschen, die das nur so tun, aber das muss jeder selber wissen. Ja, klar. Im Endeffekt tut man das für sich selber. Ja, klar. Und wie ist es mit dem Beten? Wie viel Mal muss man beten am Tag? Also am Tag muss man 5-mal beten. Das auch im Ramadan? Das auch im Ramadan. Mhm. Das muss man eigentlich das ganze Leben über. Ja, ich dachte mal, es müsste noch mehr gebetet werden, dass es da noch andere Regeln gibt, aber die sind gleich. Die sind gleich, ja. Wie lange dauert es noch an? Genau, wann ist es zu Ende? Es hat vor 2 Tagen begonnen, das dauert noch bis zum, genau, Datum kann ich jetzt nicht sagen. Ah ja, aber einen Monat eben, ne? Genau, einen Monat. Jetzt ist die Sendung vorbei, aber das Wichtigste hast du noch sagen können. Dafür danke ich dir sehr herzlich, das fand ich interessant, da haben wir noch nie drüber gesprochen hier, lieber Burak. Alles Gute und komm gut durch die Zeit. Ja, danke. Tschüss. In der Technik heute Nacht, Tim Dohnke, wir sind am Montag wieder da mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, bis dahin, bye bye.